Ein Ausländerheim brennt und Tausende applaudieren. Im August 1992 wird Rostock zum Symbol für die schlimmste Gewalt gegen Ausländer in Deutschland seit fast 50 Jahren. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 17 in Ihrem Begleitheft. Das Mosaik schmückt die ganze Seitenwand. Große gelbe Sonnenblumen. Die Menschen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen nennen das Gebäude Sonnenblumenhaus. 11 Etagen hat der Häuserblock. Von den oberen aus kann man das Meer sehen. Im August 1992 ist in Haus 18 des Blocks die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern, kurz ZAST. 1992 kommen sehr viele Menschen nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. In der Unterkunft wohnen über Monate viel zu viele Menschen. Hunderte, vor allem aus Rumänien und dem früheren Jugoslawien, müssen auf der Wiese vor dem Haus übernachten. Ohne Geld, ohne Essen, ohne Toiletten. Die Administration der Stadt Rostock aber will keine Toiletten aufstellen und auch keine andere Unterkunft für die Asylbewerber einrichten. Viele Anwohner ärgern sich über die Situation. Der Ärger wird schnell stärker und mischt sich mit brutalem Rassismus. Kurz vor dem Wochenende des 22. und 23. August berichten die Zeitungen aus der Region über anonyme Briefe. Darin schreiben Rechtsradikale, dass bald aufgeräumt wird in Lichtenhagen. Die Zeitungen zitieren auch Jugendliche aus dem Stadtteil, die sagen, Ausländer schlagen zu wollen. Aber niemand glaubt, dass aus den Drohungen Realität werden könnte. Viele der Polizisten, die rund um die ZAST im Einsatz sind, dürfen über das Wochenende nach Hause fahren. Als sich am Samstag rund 2000 Menschen auf der Wiese vor dem Haus versammeln, sind viel zu wenige Polizisten dort, um die Asylbewerber zu schützen. Bald wird die Atmosphäre immer aggressiver. Aus der ganzen Region kommen neugierige Zuschauer, außerdem bekannte Neonazis aus ganz Deutschland. Am Kiosk gibt es Bier und Bratwurst. Die aggressiven Sprechchöre werden immer lauter. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Irgendwann fliegen die ersten Steine auf die wenigen Polizisten. Diesen gelingt es nicht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Die Krawalle dauern das ganze Wochenende und Menschen in aller Welt können live zuschauen. Auf dem Dach der Kaufhalle gegenüber dem Sonnenblumenhaus stellen TV-Teams ihre Kameras auf. Scheinwerfer beleuchten den Block gegenüber. Als sich auch am Montagvormittag wieder betrunkene Jugendliche, Nachbarn und Rechtsradikale vor dem Haus versammeln, entscheidet die Polizei, die ZAST zu evakuieren. Die Asylbewerber werden mit Bussen weggebracht. Am Nachmittag sind Haus Nummer 18 und die Wiese leer. Aber Haus Nummer 19 wird nicht evakuiert. Dort leben rund 150 Arbeiter aus Vietnam. Die meisten von ihnen lebten schon vor dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik in Rostock. Die Polizei glaubt, dass sie nicht in Gefahr sind. Sie irrt sich, was für diese Menschen lebensgefährlich wird. Am Abend versammeln sich wieder Tausende vor dem Sonnenblumenhaus und schreien »Ausländer raus!« Zu diesem Zeitpunkt sind rund 120 Vietnamesen in Haus 19, außerdem der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock, ein Reporterteam des ZDF und ein paar Deutsche, die helfen wollen. Ungefähr um 21.30 Uhr fahren fast alle Polizisten weg. Tausende jubeln, als Jugendliche in die Häuser 18 und 19 einbrechen. Bald fliegen die ersten Molotow-Cocktails. Die wenigen Polizisten, die noch da sind, helfen nicht. Als die Feuerwehr kommt, blockiert die Menge den Weg zum brennenden Haus. Etage für Etage flüchten die Menschen in Haus 19 vor dem Feuer. Nur mit sehr viel Glück gelingt es einem von ihnen, eine Tür zum Dach aufzubrechen. Sie flüchten über das Dach und werden später mit Bussen weggebracht. Erst um ungefähr 23 Uhr kann die Feuerwehr, die von der Polizei geschützt werden muss, damit beginnen, das Feuer zu löschen. Es ist ein Wunder, dass niemand verletzt wird. Die Krawalle aber gehen noch immer weiter. Erst in der Nacht zum Mittwoch gelingt es der Polizei, die Menge endlich aufzulösen. nach fast 5 Tagen Gewalt. Anfang der 90er Jahre gibt es immer wieder Gewalt gegen Ausländer, vor allem in Ostdeutschland, aber auch im Westen. Anschläge in Solingen, Lübeck, Mölln, Hoyerswerda und Rostock. Mehrere Menschen sterben. Obwohl in Rostock niemand verletzt wird, wird das Sonnenblumenhaus zum Symbol für die schlimmste Gewalt gegen Ausländer seit dem Zweiten Weltkrieg. Denn dort sind es nicht wenige einzelne Rechtsradikale, die im Geheimen ein Asylbewerberheim anzünden. In Rostock schauen Tausende zu. Davon sind Hunderte Anwohner und ganz normale Bürger. Sie applaudieren und schreien, über Stunden und Tage. Es ist ein Gewaltexzess. Nach dem Pogrom steht Deutschland unter Schock. Überall gründen sich Bürgerinitiativen gegen rechts, auch in Rostock. Aber durch die viele ausländerfeindliche Gewalt ist die politische Diskussion deutlich radikaler geworden. Denn schnell sind fast alle Parteien derselben Meinung darüber, was zu tun ist. Es sollen weniger Ausländer nach Deutschland kommen. Schon im Dezember 1992 stimmen auch Sozialdemokraten und Liberale dem sogenannten Asylkompromiss zu. Dieser schränkt das Grundrecht auf Asyl ein.